Ich habe jetzt das große Vergnügen, ein Interview einspielen zu können, das ich gestern mit Anna Brege geführt habe. Anna Brege sitzt im Organisationskomitee der Berliner S-Bahn. Anna Brege, am 2. Januar 2010, also vor genau 10 Tagen, hat die Belegschaft der S-Bahn damit begonnen, das Unternehmen und den Betrieb in Selbstverwaltung zu übernehmen. Kannst du noch einmal kurz darstellen, was sich da ereignet hat und wie es dazu gekommen ist? Ja, also das war so gewesen, dass denn ganz viele Kolleginnen und Kollegen zum Jahresende ihre Kündigungen in Händen gehalten haben. Das Management hatte einfach entschieden, der Regelbetrieb soll nochmal optimiert werden. So haben die das jedenfalls begründet. Und das hat nun gerade viele ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betroffen, also alle, die so über 40 waren. Zu Beginn dieses Jahres sollte der S-Bahn-Verkehr denn ja nochmal um 30% reduziert werden, weil wir in den letzten Monaten, in 2009, nur noch so wenig Fahrgäste gehabt haben. Und durch die Reduzierung sind die älteren Mitarbeiter dann überflüssig geworden. Naja, und das war dann Ende September 2009 raus. Da haben wir das dann alle gewusst. Und neben dem ganzen öffentlichen Geplänkel, was dann nach so einer Nachricht immer gerne von den Politnasen und den Medien veranstaltet wird, haben wir von der Belegschaft natürlich überlegt, wie wir das verhindern können. Und dann haben wir zu Silvester eben alle Berliner und Berlinerinnen eingeladen, mit uns zusammen zu feiern. Naja, ein paar Kollegen müssen ja immer Dienst machen, weil wir ja die ganze Nacht durchfahren, das ist klar, aber gut. Da kamen dann auch wirklich richtig viele Leute. Und denen haben wir dann so nach und nach mitgeteilt, was wir da so vorhaben. Und die Reaktionen, die waren überraschend positiv. Also Erleichterung trifft es wahrscheinlich am besten. Die meisten waren total erleichtert, dass das Ganze mit unserem Schritt endlich ein Ende haben wird. Diese ganze Misere, naja. Und dann haben wir die Leute so alle nach und nach von dieser Feier zur Firmenzentrale am Hauptbahnhof gekarrt und haben die besetzt. Also war es einerseits spontan, andererseits aber auch organisiert? Genau. Eigentlich war es ja so gewesen, dass sich seit dem Amtsantritt von Schulenburg sich so ein kleines Grüppchen zusammengefunden hatte, eine Handvoll Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen des Unternehmens. Und für die war ganz klar gewesen, dass mit einer Privatisierung alles, also die ganze Bahn, kaputt gehen wird. Und nur der Schulenburg nur kommt, um das durchzusetzen. Also immer noch mehr Sparen, noch mehr Effizienz, noch mehr Rationalisierung. Das hat aber nur gereicht, denn wir haben ja schon total effizient gearbeitet. Und weil das nicht gereicht hat, haben er und die anderen aus dem oberen Management systematisch die Bahn geschrumpft. Von 5 Werkstätten haben sie 3 geschlossen. Das kann natürlich nicht funktionieren. Und die S-Bahnen sind auf Verschleiß gefahren worden. Und langsam, aber sicher, haben sich so gewisse Defekte eingestellt. Da haben sie dann begonnen, die Leute, also im Grunde die Bevölkerung, richtig zu belügen. Die haben angefangen, die Wartungsprotokolle zu fälschen. Die haben Kolleginnen und Kollegen dazu genötigt, das zu machen. Und dass das irgendwann Folgen haben wird, die den ganzen Betrieb in Frage stellen, das ist eigentlich logisch. Also haben sich die paar Leute von dem besagten Grüppchen aus Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine Strategie überlegt, wie dieser Absturz verhindert werden kann. Und die sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass es eigentlich nur dann geht, wenn der Betrieb in Selbstverwaltung organisiert und von der Belegschaft übernommen wird. Das ganze Chaos dann im vergangenen Jahr war ja dann nur noch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Auch die laschen Reaktionen unserer Volksvertreter und Volksvertreterinnen haben dann zu dem eigentlich recht erstaunlichen Ergebnis geführt, dass sich unter der Belegschaft die Idee der Selbstverwaltung nahezu vollständig durchgesetzt hat. Trotzdem hätten wir uns sicher niemals durchsetzen können, wenn nicht die ganze Verärgerung der Berliner Bevölkerung und diese Ohnmacht, solchen Kriminellen im Grunde ausgeliefert zu sein, da gewesen wäre. Und naja, Silvester war ja auch gut gewählt. Ich meine, da feiern ja sowieso alle. Aber ihr steht doch jetzt vor riesigen Problemen. Ein einziger Schrotthaufen als Wagenpark. Dann bekommt ihr kein Geld mehr vom Senat. Trotzdem wollt ihr weitermachen und nach wieder in den Normalbetrieb gehen? Also, das ist schon eine riesige Schweinerei, die der Senat da macht. Obwohl wir jetzt seit 10 Tagen unsere Motivation unter Beweis gestellt haben, über einen riesigen Rückhalt in der Bevölkerung verfügen und bereits 270 Arbeitskräfte neu eingestellt haben, hat uns der Senat trotzdem die Zuschüsse komplett weggestrichen. Wir haben allerdings von Anfang an auf die Spendenbereitschaft der Bevölkerung gesetzt. Und so sind wir nun seit vorgestern auch dazu übergegangen, gar keine Tickets mehr zu verkaufen, sondern uns komplett über Spenden zu finanzieren. Deswegen hängen an den Bahnsteigen jetzt immer diese schönen Spendendosen und siehe da, das klappt. Also zumindest ist noch keiner verhungert. Man muss ja auch sehen, wir sparen automatisch eine Menge Ausgaben ein. Zum Beispiel die für 2010 eigentlich vorgesehene Gewinnabführung an die Deutsche Bahn AG in Höhe von über 120 Millionen Euro. Und dann haben wir natürlich das komplette Führungsmanagement vor die Tür gesetzt. Deren Gehälter werden natürlich nun nicht erwirtschaftet. Das kann die Bahn dann selber bezahlen. Vorausgesetzt, deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wehren sich nicht dagegen, so wie wir das gemacht haben. Eine dritte Maßnahme, die wir auch noch gemacht haben, war, dass die besser bezahlten Mitarbeiterinnen, die vorher viel Verantwortung getragen haben, nur genauso viel verdienen wie die Angestellten und die Arbeiter und Arbeiterinnen. Den Fuhrpark hoffen wir bis Ende des Monats wieder hinzubekommen. Und in Zukunft werden wir den auch wieder korrekt warten, klar. Und die 270 neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die sind in den beiden Werkstätten beschäftigt, die wir wieder eröffnet haben, ne? Und dort werden auch ältere Baureihen, die sanierungsfähig sind, wieder instand gesetzt. Das ist wirklich schade, muss man auch nochmal deutlich sagen, dass die früheren Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen so viele alte, noch sanierungsfähige Baureihen einfach vernichtet haben. Die haben wirklich große Werte vernichtet. Wir müssen jetzt viel improvisieren und da ist für uns ein Glück, dass wir so viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die sich wirklich umfassend auskennen. Wenn man die machen lässt, wenn man denen nicht im Nacken sitzt und schneller dauernd Druck macht, dann sind die richtig spitze. Und die sind natürlich jetzt auch total motiviert. Jetzt muss ich aber mal nachfragen. Du sagtest eben, dass es Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt, die auf Gehalt verzichten. Teilweise in großem Umfang. Ist das nicht ein großer Konflikt, der zu großer Unruhe führt? Ich glaube, das hätte vorher niemand gedacht, dass das wie so eine Selbstverständlichkeit ist, ne? Also die ganzen Diskussionen, die ganzen Gespräche im Vorfeld haben ja auch den Sinn gehabt, die Kolleginnen und Kollegen, die nun Lohneinbußen haben, davon zu überzeugen, dass das einfach nicht anders geht. Klar gab es Befürchtungen und wir haben wirklich oft gehört, ihr spinnt doch, das macht doch keiner mit und so, ne? Aber bis auf einige wenige, die uns jetzt verlassen haben, weil sie woanders mehr verdienen als bei uns, hat sich die Einsicht in diese Notwendigkeit wirklich durchgesetzt. Dafür haben wir im Gegenzug die Verantwortung natürlich auf viel mehr Schultern verteilt. Und obwohl es immer noch ganz schön stressig ist natürlich und wir noch eine Weile brauchen werden, bis wieder mehr Ruhe eingekehrt ist, sagen fast alle, dass die Arbeit endlich wieder sowas wie Spaß macht und dass sie gerne hier arbeiten und dass sie das so gerne machen, weil sie auch merken, dass hier historisch gerade was abgeht und dass sie davon ein ganz wichtiger Teil sind. Ja, hier will ich mal gleich einhaken. Historisch, sagst du. Tatsächlich hat es sowas ja eigentlich noch nie gegeben hier in Deutschland, dass eine ganze Belegschaft, und die S-Bahn hat ja über 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschlossen das Management vor die Tür setzt und sagt, wir machen das jetzt selbst, weil wir wissen, wie das geht. In anderen Ländern gab es sowas ja schon, aber nicht hierzulande in dieser Größenordnung. Wird dir nicht manchmal Angst und Bange bei dem Gedanken, welche Verantwortung ihr da auf euch geladen habt und ob ihr das alles gestemmt kriegt in der Zukunft? Naja, also Angst und Bange wird mir ehrlich gesagt eher bei dem Gedanken, wir hätten das nicht getan, ne? Die hätten die S-Bahn doch zugrunde gerichtet. Also das hätte ja schließlich nicht nur meinen eigenen Arbeitsplatz vernichtet, sondern auch den ganzen öffentlichen Nahverkehr platt gemacht. Meine Kinder fahren jeden Morgen mit der S-Bahn zur Schule, mein Mann zur Arbeit und so weiter, ne? Wir haben uns in der Belegschaft sehr intensiv mit diesem Schritt auseinandergesetzt, sind daher auch auf so ziemlich jede Eventualität vorbereitet. Also ich sag's nochmal, ne? Ohne die jahrelange Vorarbeit dieser kleinen Gruppe hätte es diesen Schritt sicher nicht so gegeben. Hart war es zu Anfang, besonders am Tag nach der Übernahme. Was der Innensenator da an Sicherheitskräften gegen uns aufgeboten hatte, um uns wieder an die Kette zu legen, da dachte ich schon, das ist ja wie beim Castortransport. Aber vielleicht ist es auch das Spezielle an dieser Situation, ne? Die Polizisten und Polizistinnen, die fahren natürlich auch S-Bahn, auch die haben sich geärgert über diese Schweinereien vom letzten Jahr. Uns gibt es jetzt viele Polizisten und Polizistinnen, die sind mit uns solidarisch. Und dadurch ist erstmal eine ganz gegenteilige Situation eingetreten und nicht das, was der Innensenator beabsichtigt hatte. Nämlich anstatt uns damit einzuschüchtern und unsere Arbeit zu sabotieren, musste er mit ansehen, dass er sich gar nicht uneingeschränkt auf seine Polizeieinheiten verlassen kann. Das kann man auch aus den Stellungnahmen in den Tagen nach seinem missglückten Überfall auf den selbstverwalteten Betrieb dann zwischen den Zeilen wieder raushören. Da äußerte er nämlich dann den Wunsch, dass wieder Ruhe in diese Stadt einkehren möge und am Ende bedankt er sich dann auch noch für unser Engagement. Sein Auftrag ist natürlich, die alten Verhältnisse wiederherzustellen. Nur das sagt er natürlich nicht, sondern dann presst er lieber zwischen zusammengebissenen Zähnen noch ein paar Dankesworte in unsere Richtung raus. Das sagt ja schon alles über die Verkommenheit der politischen Klasse. Also ich glaube jedenfalls, dass nun eine Situation eingetreten ist, die zeigt, dass die herrschende Klasse eigentlich vollkommen isoliert ist und die Bevölkerung immer selbstbewusster auftritt. Die Ohnmacht ist jetzt da, wo sie hingehört, nämlich bei den Herrschenden, die nun plötzlich feststellen müssen, dass sie splitternackt sind. Was meinst du, wird nun weiter passieren? Werden die das auf Dauer akzeptieren, dass die Belegschaft mal eben ihren Betrieb übernimmt, oder warten sie nicht eher ab, bis die Aufmerksamkeit nachlässt und sie mit einer Gegenoffensive starten können? Wie ist da bei euch die Stimmung? Natürlich werden sie sich zur Wehr setzen, sobald die Situation für günstig befunden wird. Und dann werden sie alle Register ziehen und selbst vor Sabotage mit einkalkulierten Opfern in der Zivilbevölkerung oder vor Mord an besonders herausgehobenen Aktivistinnen und Aktivisten sicher nicht zurückschrecken. Aber das muss ja auch nicht zwangsläufig so passieren. Entscheidend ist meiner Meinung nach, dass es jetzt weitergeht und dass ihnen keine Atempause gelassen wird. Alle sollten sich jetzt positionieren und müssen sich auch entscheiden, ob sie lieber nach der Pfeife anderer Leute tanzen wollen, was unter Umständen in den Ruinen oder in die Katastrophe führt, oder ob sie wirklich ein solidarisches Leben führen wollen, das auf Kooperationen beruht mit den Mitmenschen und auf gegenseitiger Hilfe statt auf Konkurrenz. Und ich finde schon, dass gerade diese Zeit jetzt, also die Krise des Kapitalismus, von der ja alle reden, zeigt, wie überflüssig und geradezu schädlich das ist, wenn ein Betrieb hierarchisch organisiert ist und in erster Linie der Profitmaximierung dient. Wenn an der Spitze des Betriebes so ein paar Manager und Managerinnen sitzen und von oben durchregieren, um den Besitzenden eine maximale Rendite zu verschaffen. Die entscheiden doch über die ganzen Rahmenbedingungen, durch die unsere Arbeit bestimmt wird. Und wir sind nie gefragt worden. Wir sollten immer nur arbeiten und die Schnauze halten. Und jetzt zeigt sich aber, dass es sehr viel besser ist, die Dinge in die eigenen Hände zu nehmen und gemeinsam anzupacken, einfach weil es uns doch direkt betrifft und wir selbst sind die Experten und Experten von den Dingen, die uns was angehen. Die Wirtschaftsfunktionäre und ihre Lakaien, die Politiker und Politikerinnen, sehen jetzt natürlich die Gefahr, dass sich Betriebsenteignungen durch die Belegschaft wie ein Flächenbrand ausweiten. Eure Belegschaft wird als Bande von Terroristen bezeichnet, es werden drakonische Strafen gefordert und der Einsatz der Bundeswehr im Innern. Habt ihr Hinweise auf entsprechende Aktivitäten in anderen Unternehmen? Wir haben nicht nur Hinweise, sondern wir wissen, dass andernorts Ähnliches geplant ist. Das erste Zeichen wurde jetzt gesetzt bei einem Betrieb, der quasi in Staatshand ist, die Deutsche Bahn, zu der ja die S-Bahn gehört. Ist zwar eine Aktiengesellschaft und insofern auch privatwirtschaftlich organisiert, aber der Staat besitzt ja alle Aktien. Also haben wir hier so eine Mischform. Einerseits ist es staatlicher Besitz, andererseits ist es privatwirtschaftlich organisiert. Das wird dann aber schon anders, wenn die Privatwirtschaft von der Arbeitnehmerschaft angegriffen wird. Da gibt es dann internationale Schiedsgerichte, vor denen die Konzerne klagen können, um wieder komplett in ihre alten Rechte eingesetzt zu werden. Das zwingt wiederum dann die Bundesregierung eventuell dazu, die Werke militärisch zu befreien und Entschädigung zu leisten. Und kommt die Bundesregierung dem nicht nach, dann ist vielleicht sogar die NATO gefragt. Oder amerikanisches Militär befreit amerikanische Unternehmen und russisches Militär die russischen und so weiter. Also so ganz genau wisset natürlich niemand. Ist vielleicht aber auch ja nicht so wichtig, denn wenn die Belegschaftsübernahmen weitergehen, wird es ja nicht auf Deutschland beschränkt bleiben, sondern das wird global losgehen. Und dann sind die Verhältnisse wirklich am Tanzen, wie ich immer sage. Aber die Menschen werden das schon schaffen und die werden auch eine neue Ordnung finden mit einer Balance zwischen persönlicher Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung. So was hat ja noch niemand von uns allen vorher erlebt. Ja? Wir kennen ja nur diese Zwangsverhältnisse. Wir kennen eigentlich nur Knechtschaft. Und vielleicht geht jetzt wirklich mal das Leben als Mensch los, für alle auf diesem Planeten, ohne diese Deppen, die meinen, dir irgendwas vorschreiben zu müssen, obwohl sie überhaupt keine Ahnung haben, sondern aus irgendwelchen dubiosen Zahlenkolonnen heraus ihre Entscheidungen treffen. Wir werden auf jeden Fall mit unserer Arbeit in unserer neuen Form weitermachen und ich kann auch sagen, dass es insgesamt weitergehen wird. Anna Bredel, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank an die vielen Kolleginnen und Kollegen. Ich wünsche euch allen weiterhin viel Kraft und Ausdauer. Alles Gute für euch. Ich finde, ihr macht einen klasse Job. Sobald auch in anderen Betrieben ähnliche Aktivitäten sichtbar werden, sind wir natürlich sofort vor Ort.